dany też nie mnie. A potem bruk oraz wysyga grot. Oddamy stułem lot. Mutter macht mir einen Buchsalat oder ich lass dich auf 3 Karat. Verpflichtung zugenagt, Verpflichtung zugenagt. Butter, schmier mir ein Butterbrot oder ich seh gleich rot. Butter, mach mir einen Buschsalat oder ich schlaf ihn auf 3 Karat. Verpflichtung zugenagt, Verpflichtung zugenagt. Come on now.